Bisher hat Oleg Sentsov nur einen einzigen Film gedreht, Gamer, über einen jungen Computersüchtigen. Früher war der ukrainische Filmemacher selbst einmal ein solcher Gamer gewesen. 2011 hat er aber dann zum Film gefunden. Gamer wurde auf über 30 Festivals gezeigt und eigentlich wollte Sentsov gerade seinen zweiten Film drehen. Da kamen ihm die politischen Ereignisse dazwischen. Russland annektierte die Krim. Sentsov engagierte sich in der Protestbewegung und im März 2014 wurde er dann festgenommen. Russland wirft ihm unter anderem vor, Anschläge auf Büros der russischen Regierungspartei Einiges Russland geplant zu haben. Berühmte Filmemacher wie Wim Wenders haben sich für eine Freilassung von Sentsov eingesetzt, aber vergeblich. Es kam zum Prozess und heute wurden nun die Schlussplädoyers gehalten. Frage an meine Kollegin Gesine Dornblüt. Frau Dornblüt, wie ist denn der heutige Prozesstag verlaufen? Er begann mit einem Paukenschlag, denn der Staatsanwalt hat eine noch höhere Haftstrafe für Sentsov gefordert, als Beobachter für möglich gehalten hatten. Wenn es nach dem Staatsanwalt geht, dann soll Oleg Sentsov 23 Jahre ins Gefängnis und der Mitangeklagte Alexander Koltschenko 12 Jahre. Der Staatsanwalt hat im Wesentlichen die Anschuldigungen wiederholt, die er schon im Laufe des Prozesses vorgetragen hatte. Er beruft sich vor allen Dingen auf die Aussage von Belastungszeugen. Und im Laufe des Prozesses gab es aber ein wichtiges Ereignis, ein unerwartetes. Und zwar hat einer der Belastungszeugen, der wichtigste, seine Aussage widerrufen. Das hat aber der Staatsanwalt heute vollkommen ignoriert. Das Einzige, was er ein bisschen korrigiert hat, war, er sprach nicht mehr davon, dass Oleg Sentsov Mitglied des rechten Sektors der Ukraine sei. Diese Organisation ist ja in Russland als extremistisch verboten. Da gab es wirklich offenbar Probleme, das nachzuweisen. Vertreter des rechten Sektors in der Ukraine selber haben bestätigt und bescheinigt, dass Oleg Sentsov kein Mitglied bei ihnen sei. Dazu sagte der Staatsanwalt heute, naja, aber er habe die Ideologie des rechten Sektors gepflegt. Und diese Sache mit den Belastungszeugen ist auch das Hauptargument der Verteidigung gewesen. Sie sagen, es gibt eigentlich überhaupt keine Beweise dafür, dass Sentsov an diesen Brandanschlägen teilgenommen hat, dass er irgendwie beteiligt war. Und sie bezweifeln vor allen Dingen auch, dass die Anschuldigung des Terrors überhaupt zutreffend ist. Denn es gab bei diesen Brandanschlägen keine Opfer. Es gab ein bisschen Sachschäden. Und insofern spricht die Verteidigung, wie auch viele Beobachter, von einem konstruierten Prozess. Das heißt, im Grunde hat die Anklage weniger als vorher in der Hand, aber fordert eine höhere Haftstrafe. Der Staatsanwalt hat einfach die Aussagen dieses Belastungszeugen, der eben im Prozess ausgesagt hat, er sei gefoltert worden und unter Druck gesetzt worden und habe Sentsov deshalb belastet, die hat der Staatsanwalt heute einfach ignoriert. Sentsov selber hat ja auch gesagt, er sei gefoltert worden. Kam das nochmal zur Sprache? Genau, das kam auch kurz natürlich in den Plädoyers der Verteidigung zur Sprache, aber im Gerichtsprozess selber, in den Verhandlungen der letzten Wochen, ist das eigentlich auch komplett ignoriert worden. Es gibt für Oleg Sentsov, ja, ich habe es bereits angesprochen, eine breite internationale Unterstützung. Wie sieht denn die Unterstützung durch Künstler in Russland aus? Ja, da gibt es sehr viel weniger Reaktionen und sehr viel weniger Solidarität. Es gibt ein kleines, relativ kleines, unabhängiges Doc-Filmfest in Moskau. Das hat sich letztes Jahr für Sentsov ausgesprochen und jetzt auch mal wieder. Aber die erste Reihe vor allen Dingen schweigt. Nikita Michalkov zum Beispiel, der Leiter des Moskauer Internationalen Filmfestivals, der hat zwar vor einem Jahr gesagt, er wolle sich für Putin einsetzen. Er hat aber inzwischen mitgeteilt, für Sentsov einsetzen bei Putin. Und er hat aber inzwischen mitgeteilt, ja, er habe, also ihm seien juristische Argumente vorgetragen worden dafür, dass Sentsov ein Terrorist sei und dem habe er nichts entgegenzusetzen. Mit welchem Urteil rechnen Sie denn? Ja, es ist so, dass in Russland eigentlich Freisprüche ganz, ganz selten sind und dass auch selten von den Forderungen der Staatsanwaltschaft wesentlich abgewichen wird. Jetzt sagten die Leute, die also den ganzen Prozess verfolgt haben, schon, die heute auch dort waren, die sagten, na ja, dann wird er wahrscheinlich 20 Jahre bekommen. Das ist dann noch ein bisschen weniger, als der Staatsanwalt jetzt gefordert hat. Ich denke, es ist auf jeden Fall mit einer hohen Haftstrafe zu rechnen. Und die einzige Möglichkeit, die eventuell besteht dafür, dass er dann doch noch frei käme, kommen könnte, besteht darin, dass es eventuell einen Gefangenenaustausch geben könnte zwischen der Ukraine und Russland. Denn es gibt ja verschiedene Soldaten, russische Soldaten, Armeeangehörige, die in der Ukraine gefangen sind. Das Problem ist allerdings, dass Russland an denen eigentlich kein Interesse hat und sich zu denen auch nicht wirklich bekennt. Das heißt, die internationale Unterstützung, da könnte es nicht noch eine Aktion geben, die doch noch zum Positiven führt. Ja, man hat ein bisschen den Eindruck in Russland, dass die Leute sagen, also immer öfter, wie man auf Russisch sagt, nu ishto, also na und. Sie kümmern sich also eigentlich eher weniger über internationale Reaktionen. Gesine Dornblüt berichtete über den Prozess gegen den ukrainischen Filmemacher Oleg Sentsov in der südrussischen Stadt Rostow.